Die Delegierten für die Festveranstaltungen zum 105. Geburtstag von Präsidenten Kim Il-sung trafen am 12. April in Pyongyang ein. Die stellvertretenden Vorsitzenden der ZK der Partei der Arbeit Koreas, Kim Kyung-hae, Oh Soo-young und Kwak Bom-gi, und die Funktionäre der Partei und Militärorgane empfingen auf dem Bahnhof Pyongyang die Delegierten.